Quartino präsentiert Originaltonaufnahmen. Theodor W. Adorno, Kultur und Verwaltung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung, ob er will oder nicht. Die Zusammenfassung von so viel Ungleichnamigem wie Philosophie und Religion, Wissenschaft und Kunst, Formen der Lebensführung und Sitten, schließlich des objektiven Geistes eines Zeitalters unter dem einzigen Wort Kultur verrät vorweg den administrativen Blick, der all das von oben her sammelt, einteilt, abwägt, organisiert. Das Wort Kultur selbst in seinem spezifischen Gebrauch ist kaum älter als Kant und der zumal in Deutschland beliebte Gegenbegriff dazu, Zivilisation, bürgerte sich erst im 19. Jahrhundert ein, wurde zum Slogan durch Spengler. Wie nah heute jedenfalls Kulturbegriff und Verwaltung einander sind, wäre etwa an dem Sprachgebrauch zu erkennen, der im Rundfunk einem Ressort den Titel »Kulturelles Wort« vorbehält, worunter alles mögliche Geistige läuft, wofern es nur einer mehr oder minder genauen Vorstellung von Niveau und Gepflegtheit entspricht, im Gegensatz zu der Sphäre U, dem Verwaltungsressort, das jenem Geist vorbehalten ist, der keine Kultur, sondern Dienst am Kunden sein soll, also der leichten Musik und ihren literarischen und dramatischen Pendants. Aber Kultur ist zugleich, gerade nach deutschen Begriffen, der Verwaltung entgegengesetzt. Sie soll das Höhere und Reinere sein, das, was nicht angetastet, nicht nach irgendwelchen taktischen oder technischen Erwägungen zurechtgestutzt ward. In der Sprache der Bildung heißt das ihre Autonomie. Gern assoziiert damit die gängige Meinung Persönlichkeit. Dass man trotzdem das Wort Kultur nicht vermeiden kann, bezeugt, wie sehr die 100-mal zu Recht kritisierte Kategorie der Welt, wie sie ist, der Verwalteten, verschworen und angemessen ist. Gleichwohl wird kein einigermaßen Empfindlicher das Unbehagen an der Kultur als einer Verwalteten los. Je mehr für die Kultur geschieht, desto schlechter für die Kultur, formulierte Eduard Steuermann. Nicht mehr möchte ich als die Paradoxie ein wenig entfalten, dass eben Kultur Schaden nehme, wenn etwas für sie geschieht, also wenn sie geplant und verwaltet wird, dass aber, wenn nichts für sie geschieht, alles Kulturelle nicht nur die Wirkungsmöglichkeiten, sondern auch die Existenz überhaupt zu verlieren droht. Ich möchte dazu anregen, weder den naiven, längst mit ressorthaften Vorstellungen durchsetzten Kulturbegriff unkritisch zu übernehmen, noch bei dem kulturkonservativen Kopfschütteln über das stehen zu bleiben, was im Zeitalter integraler Organisation der Kultur widerfährt. Die Abneigung gegen das Wort, die übrigens von Barbarischem, dem Drang, den Revolver zu entsichern, nicht frei ist, darf nicht darüber betrügen, dass ihm auch seine Wahrheit zukommt. Sie erlaubt es, Kultur als Einheit so zu behandeln, wie es Verwaltungen zu tun pflegen, etwa die Kulturdezernate von Städten, wo in den Händen eines Referenten eine Reihe von Gegenständen vereint werden, die zunächst einmal wirklich etwas miteinander gemein haben. Dies Gemeinsame ist der Gegensatz zu all dem, was die Reproduktion des materiellen Lebens, überhaupt der buchstäblichen Selbsterhaltung der Menschen dient, der Notdurft ihres bloßen Daseins. Gewiss gibt es da keine starre Grenzlinie. Man hat von je darüber gestritten, ob etwa die Sphäre des Rechts und die der Politik der Kultur zuzurechnen sei. In den Kulturdepartements der Verwaltungen jedenfalls kommen sie nicht vor.